Erst nach einigen Tagen kam Jesus wieder nach Kapernaum, und man hörte, dass er zu Hause war. Zweiter, viele Leute versammelten sich, so dass kein Platz mehr war, nicht einmal vor der Tür, und Jesus sprach zu ihnen über Gottes Botschaft. Dritter, einige Männer brachten einen gelähmten Mann zu Jesus, der von vier Männern getragen wurde. Vierter, weil sie wegen der vielen Menschen nicht zu Jesus gelangen konnten, öffneten sie das Dach über dem Ort, wo Jesus war, und ließen die Trage mit dem Gelähmten durch die Öffnung hinunter. Fünfter, als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem gelähmten Mann: Kind, deine Sünden sind vergeben. Sechster, einige Schriftgelehrte saßen dort und dachten in ihren Herzen: Siebter, wie kann dieser Mann so reden? Das ist Gotteslästerung. Wer kann Sünden vergeben, außer Gott allein? Achter, Jesus erkannte sofort in seinem Geist, was sie dachten, und sagte zu ihnen: Warum denkt ihr so in euren Herzen? Neunter, was ist einfacher? Dem gelähmten Mann zu sagen: Deine Sünden sind vergeben, oder zu sagen: Steh auf, nimm deine Trage und geh. Zehnter, damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn die Macht hat, Sünden auf der Erde zu vergeben, wandte er sich an den gelähmten Mann und sagte: Elfter, ich sage dir, steh auf, nimm deine Trage und geh nach Hause. Zwölfter, der Mann stand sofort auf, nahm seine Trage und ging vor aller Augen hinaus, so dass alle erstaunt waren, Gott lobten und sagten: So etwas haben wir noch nie gesehen. Dreizehnter, Jesus ging wieder an den See hinaus, und alle Leute kamen zu ihm, deshalb lehrte er sie. Vierzehnter, als Jesus weiterging, sah er Levi, den Sohn des Alpheus, an der Zollstation sitzen und sagte zu ihm: Folge mir. Levi stand auf und folgte ihm. Fünfzehnter, es geschah, dass Jesus in seinem Haus aß, und viele Zöllner und Sünder aßen mit Jesus und seinen Jüngern, denn viele von ihnen folgten ihm. Sechzehnter, als einige Schriftgelehrte, die Pharisäer waren, sahen, dass Jesus mit Zöllnern und Sündern aß, fragten sie seine Jünger: Warum isst und trinkt er mit Zöllnern und Sündern? Siebzehnter, als Jesus das hörte, sagte er zu ihnen: Nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Achtzehnter, die Jünger des Johannes und die Pharisäer fasteten oft. Sie kamen zu Jesus und fragten ihn: Warum fasten die Jünger des Johannes und die Jünger der Pharisäer, aber deine Jünger fasten nicht? Neunzehnter, Jesus sagte zu ihnen: Können die Hochzeitsgäste fasten, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Solange sie den Bräutigam bei sich haben, können sie nicht fasten. Zwanzigster, aber es werden Tage kommen, an denen der Bräutigam von ihnen weggenommen wird, und dann werden sie an diesem Tag fasten. 21. Niemand näht einen neuen Stoffflicken auf ein altes Kleid, denn sonst reißt der neue Flicken vom alten Kleid ab und der Riss wird noch größer. 22. Niemand füllt neuen Wein in alte Weinschläuche, denn sonst zerreißt der neue Wein die Schläuche, und sowohl der Wein als auch die Schläuche gehen verloren. Man füllt neuen Wein in neue Schläuche. 23. Es geschah, dass Jesus an einem Sabbat durch Kornfelder ging, und seine Jünger begannen, auf dem Weg Ehren abzureißen. 24. Die Pharisäer sagten zu ihm: Schau, sie tun am Sabbat etwas, das nicht erlaubt ist. 25. Jesus sagte zu ihnen: Habt ihr nie gelesen, was David tat, als er und seine Begleiter hungrig waren und nichts hatten? 26. Er ging in das Haus Gottes, als Abjatar Hohepriester war, und aß die geweihten Brote, die nur Priester essen dürfen, und gab auch seinen Begleitern davon. 27. Jesus sagte zu ihnen: Der Sabbat ist für den Menschen da und nicht der Mensch für den Sabbat. 28. Deshalb ist der Menschensohn auch Herr über den Sabbat.